it for butter, fiend do it for butter, fiend do it for butter, fiend do it for butter. Wir fiend do it for butter singen stets dieses Lied und wir marschieren zu technischen Roboterbeats. Unsere Augen strahlen hell, unsere Nasen sind Dosen. Wir tanzen super cool in mechanischen Posen. Tanzen super cool in mechanischen Posen. Das Herz ist aus Eisen, wir ernähren uns von Batterien. Nieten und Schrauben haben wir in den Knien. Doch wir haben Fantasie und alles, was wir kreieren, ist der Held. Fantasie ist super, Fantasie ist super. Wir Fingui-Verbotter schalten uns jetzt ab. Haben viel getan, wir sind nun müde und schlapp. Noch ein letztes Tänzchen, denn Tanzen macht uns so viel Spaß. Fiend do it for butter, fiend do it for butter, fiend do it for butter, fiend do it for butter, butter.